Ah, hallo, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum sechsten Teil von meinem Afrika-Trip zum Wafting in den Victoria-Fällen. Das ist natürlich super cool, wenn du sagen kannst, ich war Wafting in den Victoria-Fällen. Ich war vorher in Vor Innsbruck, also im Inn, und da war es so, dass du eigentlich nicht kentern kannst. Also da musst du dich schon sehr doof aufführen. Und wir haben das dann aber zum Schluss, als alles gut ging, haben wir gesagt, okay, wir kentern absichtlich, wir drehen das Boot um, schwimmen alle weg und dann müssen wir eben wieder hinkommen und dann müssen wir irgendwie managen, das Boot wieder umzudrehen. Und da habe ich dann gemerkt, A, der Fluss war saukalt, also du hast einen Neoprenanzug an, und B, du kommst in diese Strömung keine Meter. Also natürlich hast du eine Schwimmweste an, ja, ich bin geschwommen wie ein Einser und nach wirklich langer Zeit war ich dann so einen Meter weiter links, ja. Wenn der Fluss nicht will, dass du nicht zum Ufer kommst, hast du da einfach gar keine Chance. Und was auch noch gefährlich ist, so in diesen Strudeln drinnen, ja, dann kann schon sein, mit der Schwimmweste kommst du nicht unten weg. Das heißt, das hebt dich wieder hoch, runter. Da dürften schon Menschen gestorben sein. Das ist nicht so ungefährlich, ja. Allerdings war da der Fluss eben nicht so stark, dass du sagst, ja, mein Gott, da werde ich jetzt über Bord gehen oder alle werden über Bord gehen, solange die anderen dann noch fähig sind. Geht's ja meistens. Die Victoria-Fälle, das ist ein bisschen anderer Schwierigkeitsgrad, aber ich dachte mir, naja, was soll denn sein? Und je nach Wasserstand wird's eben wirklich schwieriger. Bei uns war der obere Teil gesperrt, da war zu viel Wasser und unten zu wenig, I don't know, jedenfalls ein Teil war gesperrt. Bei den anderen Sachen, wo wir dann waren, hat es immer geheißen, wäre hier mehr Wasser, wäre der Schwierigkeitsgrad einfach höher. Enttäuscht war, dachte mir, oh schade, aber ja, okay, du hast deine Action. Es hat uns, wir wurden einfach wirklich schlecht eingewiesen, ja, das ist so eine, Entschuldigung, aber doch eher dicklichere Frau gewesen in unserem Hotel, die uns von diesen ganzen Action-Sachen erzählt und die das selber nie gemacht hat und eben die wichtigen Sachen nicht sagt, also ihr geht's dort sicher ins Wasser. Das war, das erste war, wir haben uns gedacht, wir kriegen Neoprenanzüge. Nee, kriegst du nicht. Du kannst normal in Hose und Shirt hingehen. Und da dachten wir, okay, dann gehen wir auf jeden Fall, werden wir nicht über Bord gehen, es sei denn, alles läuft schief, ja. Dann ziehst du dir deine normalen Klamotten an. So, wir waren dort. Und dann heißt es so, so, jetzt springt rein. Wieso sollen wir freiwillig reinspringen? Naja, ihr müsst üben, dass es wieder hochkommt. Und schon bist du mit deiner Hose und mit deiner ganzen Kleidung in diesem Fluss. Wir waren so clever, jemand von uns war so clever und hat es tatsächlich gemanagt, dass wir unsere Schuhe und Socken in so eine Box geben konnten, die ist dann wasserdicht und das ist wesentlich angenehmer, wenn ihr in diesem Fluss seid, ohne Schuhe. Allerdings habt ihr so einen Ab- und Aufstieg und da ist einfach der Punkt, wenn ihr jetzt eine Badehose habt, könnte sein, dass ihr euch zwischen den Beinen ein bisschen aufreibt. Also ihr müsst natürlich irgendwie wissen, ihr müsst euch bewegen, aber dort unten ist es am besten, wenn man einfach wirklich in der Badehose und ohne Shirt dann da reingeht. Der Fluss ist super warm, ja, das ist wirklich super angenehm. Keine Ahnung warum, weil rundherum jeder Pool war super kalt, aber also der Fluss, der Sambesi ist einfach total warm. Du kannst dich dann zwischen den Strömungen, also da, wo du Action hast, kannst du dich dann einfach treiben lassen. Ja, das sagt er, geh wieder über Bord. Wir sind sofort alle dann rausgesprungen, hältst dich an, schwimmst ein bisschen rum, super angenehm. Und je nachdem, wo ihr seid, müsst ihr dann auch fragen, also wie steil geht's da runter, wie steil geht's da hoch, könnt ihr das überhaupt? Das ist gerade, wenn man jetzt nicht so gut gehen kann wie ich, dann ein Problem, das müsst ihr vorher einfach abklären. Auf jeden Fall wurden wir da jetzt nicht so toll eingeschult, als wir es gekauft haben. Dann hast du vorher eine richtige Einschulung, das ist dann voll okay und die haben dort irrsinnige Standards. Ja. Auch beim Bungee-Jumpen, bei diesen ganzen Sachen, die filmen dich, bei diesem Bungee-Jumpen, das muss ich noch nachtragen, du wirst wirklich gefilmt, dann gibt es Sicherheit 1, Sicherheit 2, Sicherheit 3 und da checken die alles durch, wie schwer bist du, welches Seil nehmen sie, wie sichern sie dich, das wird alles gefilmt, das wird alles von drei Typen gecheckt und dann, also das sind Standards, die ich einfach in Österreich nicht kenne. Wie ich damals Bungee-Jumpen war, hieß es einfach, okay, geh davor, wir hängen dich irgendwann ein, da wirst du immer eingehängt, dann erst ausgehängt. Du wirst hochgezogen, dann hängst du dich ein, gehst vor an dieser Brücke gibt's, da gibt's ja diese Brücke, die ich letztes Mal erzählt habe, gibt's unten so ein Geländer ran, entlang, da gehst du vor, hängst dich mit einem Karabiner aus, ein, wieder aus, wieder ein und gehst einfach eine normale Brücke entlang. So, sogar dort haben sie diese Sicherheitsstandards. Also Richtung Sicherheit hatten sie wirklich sehr viel. Und bei diesem Rafting waren einfach mehrere Leute, zum einen wirst du gefilmt, das seht ihr im Hintergrund auf YouTube, dann machen sie ganz viele Fotos, also da fährt einer vor, der stellt sich dann auf die Felsen. Jedes Boot hat seinen Guide, wir waren mit 3 Booten unterwegs, immer dann 6 Leute drinnen. Und es waren mehrere Typen, die dann eben mit kleinen Booten nebenbei hergerudert sind. Solltest du in so einem Strudel kommen und nicht mehr hochkommen, dann kann dieses kleine Boot sehr wendig, sehr schnell dorthin kommen. Ich meine, er meinte, es gibt auch Krokodile in diesem Fluss und wir sagen so, ja, und jetzt, ich meine, jetzt, wo wir im Wasser sind, was ist denn das für eine Info? Und er meinte da, er macht das seit 10 Jahren und es war noch nie ein Problem, Krokodil. Okay, ich würde sagen, es ist immer dann spannend, wenn das dann einmal nach Europa kommt, weil das Krokodil irgendein Europäer aufgefrühstückt hat. Dann reicht's ja, oder? Also auch wenn es 10 Jahre gut gegangen ist. Aber in dem Fall war das in seiner Wahrnehmung der Welt, dass das existierte gar nicht, dass da ein Krokodil ein Problem sein könnte. Du fährst los und machst so, wie kommt man wieder rauf, wenn du unten bist und wenn du jemand helfen willst, dann stippst du den einfach nach unten, dann hat er Auftrieb durch seine Weste und dann ziehst du ihn rein. Das geht relativ einfach. Ja. Also da kann sogar jemand, der sehr leicht ist und sehr schmächtig ist, jemanden, der sehr schwer ist, hochziehen. Irgendwo gibt es eine Grenze. Aber ihr seid ja nicht alleine. Dann übst du so ein bisschen, dann geht's los. Und dann ist die erste Stromschnelle und das war voll okay. Und ich dachte, super. Dann kommt die zweite. Das ist so cool. Und meine Cousine fragte so, wie schwer ist das? Und er sagt 50%. Und sie so, was heißt denn 50%? Die sind von 1 bis 5 gerankt. Ja? Ne, 50% heißt, du hast 50% Chance, dass du durchkommst und 50%, dass du kenntest. Dreimal dürfte raten, was mit uns passiert ist. Wir sind wirklich rein und zack. Es war wirklich in dieses Stromschnelle rein, so den ersten Hügel nach unten und das Boot hat sich schon aufgestellt und zack, waren wir upside down. Und sowohl meine Cousine als auch ich tat uns wirklich schwer, wieder hochzukommen. Ja? Also ich bin auf der Seite des Boots immer hochgebounced, ja, und dann denkt man sich, naja, dann geh halt links oder rechts, du drehst dich, du wirbelst rum, das Boot wirbelst, du glaubst, du bist schon weiter rechts, gehst hoch und genau dann ist es wieder drunter und ich bin durch Glück hochgekommen und sie war halt genau in der Mitte, das heißt, da hättest du ja Luft, aber da gibt es so Querbalken, wo die Leute dann drauf sitzen können und da ist sie dann die ganze Zeit dagegen gebounced. Wir waren wirklich längere Zeit unter Wasser. Und noch wichtig ist, wenn ihr kentert, ihr dürft nicht, wenn ihr sitzt, auf der Seite eure Füße da so einklemmen. Da gibt es so eine Rinne, das ist sehr verlockend, dass man sich da ein bisschen stützt. Aber wenn du dann rausfließt, dann ist dein Sprunggelenk wahrscheinlich ab. Also das solltet ihr beachten, weil das hat unser Guide dann irgendwie vergessen zuerst zu sagen. Also den ersten gesehen hat, hat das dann sofort erwähnt, aber sollte das wer vergessen. Und da müsst ihr euch, also zum einen, wenn ihr über Bord geht, unbedingt dieses Seil festhalten, ja, also da gibt es so verschiedene Kommandos, die wir gelernt haben und ein Kommando war down, das heißt in die Stromschnelle rein und du hältst dich an dem Seil fest und klemmst dein Paddel unter die Hand und gehst halt runter und bei dieser 50-50 Chance ist halt down, wir gehen alle down, halten uns, fahren rein, kippen, ja, und dann darfst du dieses Seil nicht auslassen, dann kannst du natürlich navigieren, so bin ich jetzt links, bin ich rechts, komme ich hoch und du bist wieder beim Boot. Ich habe es irgendwann verloren und es gibt so ein Foto von mir, ich hoffe, ich kann das einblenden, wo ich so eine 10 cm oder so gefühlt an dieser Leine dran bin, also so richtig danach greife und dann habe ich aber gesehen, hey, da hat jemand sein Battle verloren, ja, und greife noch kurz nach diesem Battle und dann will ich diese Schnur greifen und das Boot ist wirklich am anderen Ende dieses Flussbetts, also da war zum Glück keine zweite Stromschnelle, sondern es war am anderen Ende und also es war so ein Flussbett und das Boot war wirklich komplett links, ich war komplett rechts, also wir waren gefühlt einen halben Kilometer auseinander. Und dann kommen aber sofort die Boys und fragen, ob alles okay ist. Und wir hatten alle Battle, ich hatte 3, ich war ganz stolz. meine Cousine und der Guide und noch jemand konnten das Boot inzwischen wieder flippen und wir mussten hinschwimmen, was ein Ding der Unmöglichkeit war, da bist du fertig. Dann haben uns die anderen, die vor uns gefahren sind, also das andere große Boot, zu unserer Schande und Demütigung gerettet und dann sind wir von dem Boot ins andere rüber. Das ist super cool, ja. Also das hat wirklich viel Spaß gemacht und wir sind dann weitergefahren und ich muss sagen, bei uns in der Zeit waren alle Stromschnellen so, dass die dann kein Problem mehr waren. Ja, also eine, na, obwohl, das ist nicht richtig. Wir sind in eine Stromschnelle rein und ich sehe, okay, der vor mir, der fällt über Bord, der halte ihn, er dreht sich um, schlägt mit mir ein, dreht sich wieder weg und in dem Moment merke ich, verdammt, ja, ich habe keinen Halt mehr und zack, war ich schon wieder über Bord. Ich war der Einzige, der ein zweites Mal über Bord gegangen ist. Das ist, okay, maybe my fault. Von wem denn sonst? Aber sonst ist das alles sehr gemütlich und nachher haben sie sogar ein Essen, das war relativ gut. Also das war richtig cool gemacht. Ich kann es nur empfehlen, also wenn ihr auf Rafting steht, mal zu sagen, ich war in den Victoria Fan Rafting, es ist super warm, du brauchst keinen Neoprenanzug, aber natürlich wenn du etwas hast, das einfach wasserdicht ist, dann ist das schon cool. Die haben was, die Box war halt relativ klein, also du kriegst so nicht mehr viel rein. Was du auch noch machen kannst, über mehrere Tage raften und so bis zu 5 Tage und dann hast du wirklich Zelt und alles dabei. Das wird dann so mit dem Netz umspannt, das ist wirklich in dieser wasserdichten Box drin. Wir sind gekentert, die Box war im Wasser, also so ein Sack und es ist nichts nass geworden. Und das wird dann dort einfach festgezückt, also es bleibt im Boot. Das Einzige, was dir nicht passieren darf, ist das Boot zu verlieren und die Paddel schwimmen. Und dann machst du das über mehrere Tage, am Abend fährst du ran, zeltest, campst, grillst und am nächsten Tag wieder weiter. Du musst dir nur körperlich fit sein. Also das Rudern, das Paddeln war in Österreich am Inn wesentlich anstrengend, weil es uns da irgendwie wesentlich mehr abgetrieben hat. Bei den Victoria-Fällen hast du so einen Hotspot und dann wieder lang nichts, kannst zwischendrin schwimmen gehen, dann wieder ein Hotspot. Das war dort nicht, wir haben dort in unserem Blutzucker gemessen, weil meine andere Cousine ist zuckerkrank und hat ihm immer so ein Gerät zum Messen dabei und der war wirklich im Keller, also da waren wir körperlich, da war ich noch wesentlich fitter als heute und waren körperlich wirklich am Ende. Muss man sich einfach vorinformieren, aber wenn euch sowas Spaß macht, ist das super geil. So, dort nehme ich jetzt in dem Teil noch mit, waren wir dann am Abend in so einer Touristenfalle, wo man da irgendwie für 35 Euro zu so einem Buffet gehen konnte. Wie gesagt, ich habe es am Anfang mal gesagt, das Krokodil war echt lecker, aber dann hatten sie so Steak super dünn. Es war okay, aber keine 35 Euro wert. Aber was du dort immer wieder hast, sind so Tänzer. Wir waren dann auch bei den Himbas und die haben auch so getanzt und da fehlt mir wirklich der Zugang. Ja, ich habe den Freund von mir gefragt, der aus Afrika kommt, er konnte mir da aber auch nicht mehr dazu sagen, außer es ist Kultur, ja. Aber im Endeffekt stampfen die einfach nur sehr, sehr, sehr unsynchron, sehr, sehr fest auf den Boden. Also, es tut mir leid, ja, aber wenn sie das ein bisschen synchronisieren, wäre schon ziemlich cool, ja. Die haben dann noch dazu A Cappella gesungen, das ist auch noch ein bisschen Luft nach oben und wenn da so 6-7 Dudes das synchron machen, ist das ja geil. Aber einfach nur irgendwie so ein bisschen rumshakern und dann geht immer einer vorne dabei und stampft ganz fest mit seinen Beinen auf, das ist ein bisschen zu wenig. Ein Freund von mir meinte dann, das ist halt Tourismus, ja. Aber sollte man nicht gerade dort cool choreografierte Tänze machen, dass der Tourismus so ein bisschen mehr anbeißt? I don't know. Also da muss ich leider sagen, da fehlt mir der kulturelle Zugang, obwohl es 1000% die coole afrikanische Tänze gibt. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber das, was die da so vor Ort gezeigt haben, das war eher lame. Gut, dann würde ich sagen, liebe Kreativskeptiker, es geht weiter im 7. Teil. Segel immer straff halten und auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.